Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Der Hitzestrahl. Es war ein sehr heißer Tag in der Abenteuerbucht. Die Hitze ist noch schlimmer, wenn man ein Fell hat wie wir Hunde. Oh. Wir könnten mit dem Rasensprenger spielen. Igitt, nein danke. Ich bleib lieber im Schatten. Halt, warte, Zuma. Der Rasensprenger wird viel Wasser versprühen. Und wir sollten an heißen Tagen nicht zu viel Wasser verbrauchen. Ach ja, Wasserverschwendung ist gar nicht gut. Aber ich habe noch Wasser in meinen Wasserdüsen. Ich füll das Planschbecken auf, dann können wir uns da drin abkühlen. Tolle Idee, Marshall. Ihr könnt das Wasser den ganzen Tag benutzen, wenn es im Becken bleibt. Aber ich gehe nicht in das Becken. Am anderen Ende der Stadt trugen Captain Tollpatsch und François unterdessen eine große Glaslinse zu ihrem Auto. Vorsicht, François. Diese Linse ist klar und kratzerlos. Und so soll es auch bleiben. Aber natürlich, diese neue Glaslinse wird deine Leuchtturmlampe noch viel heller machen. Und außerdem macht sie lustige Fratzen, wenn man hindurchschaut. Sieh dir das an, Cousin. Dann laden wir die Linse mal hier auf. Sorgfältig befestigten die beiden die Linse auf dem Anhänger. So, und jetzt bringen wir sie auf die Insel. Wit, wit. Nein, lieber nicht. Ich muss schön leicht und langsam fahren, damit meine Linse auch heil bleibt. Captain Tollpatsch gab Gas und nahm die Straße, die neben den Eisenbahngleisen entlang führte. Dort näherte sich gerade ein Zug mit einer Ladung Baumstämme dem Bahnhof. Doch weder der Captain noch François bemerkten, dass ein Sonnenstrahl die Linse traf, durch sie hindurch schien und dadurch in einen Hitzestrahl verwandelt wurde. Der traf aber genau die Baumstämme, zum Entsetzen des Lokführers. Herrje, die Baumstämme haben Feuer gefangen. Ich muss sofort anhalten. Aber auch der Bremshebel wurde getroffen. Ah, der Bremshebel klemmt. Ich kann nicht mehr anhalten. Ich brauche Hilfe. Schnell griff er nach seinem Handy. Die beiden Cousins bekamen nicht mit, was die Linse auf ihrem Anhänger anrichtete. Und dass der Hitzestrahl gerade das Wasser einer Vogeltränke aufheizte. Also ehrlich, du fährst so langsam, dass sogar die Schnecken uns abhängen. Wir fahren eine völlig empfindliche Fracht. Wirf mir nicht vor, dass ich vorsichtig bin. Sie kamen am Rathaus vorbei, wo Bürgermeisterin Gutherz sich gerade um ihre Blumen kümmerte. Die ließen sofort die Köpfe hängen, als sie von dem Strahl getroffen wurden. Herr Jemine, das ist eine Tulpentragödie. Als nächstes war die goldene Statue von Henrietta an der Reihe, deren Fuß durch die Hitze sogar schmolz. Oh, und eine Statuenkatastrophe! Oh nein! Wir haben schon heiße Tage erlebt, aber es war noch nie so heiß, dass Dinge schmelzen. Auch Herr Pfeffer, der Restaurantbesitzer, blieb nicht verschont. Sein Mais verwandelte sich nämlich wie von selbst in Popcorn. Ah, mein Mais! Wie wurden die denn gegrillt? Fliegendes Popcorn hatte auch Captain Tollpatsch noch nie gesehen. Guck dich, da kommt Popcorn geflogen! Schnell trat er auf die Bremse und der Hitzestrahl richtete sich auf die Straße. Puh, das Popcorn ist weg. Fahren wir weiter. Nicht so schnell. Sieh doch die Straße. Der Asphalt schmilzt zu Teer. Oh, wir können nicht darüber fahren. So kommen wir unmöglich an den Steg. Ryder weiß bestimmt einen besseren Weg. Fahren wir schnell zu ihm. Er wird uns helfen, die Linse zum Leuchtturm zu bringen. Flink und flott. Aber erst einmal blieb das Büchermobil von Frau Fröhlich und ihrem Waschbären Walter in dem heißen Teer stecken. Walter, wir stecken fest. Wie sollen wir jetzt nur die Bücher zu den Kindern bringen? Du hast recht. Ich rufe die Paw Patrol an. Die Fellfreunde schoben gerade das noch leere Planschbecken unter einen großen Baum, als Ryders Pawpad sich meldete. Planschbecken? Kommt! Moment, Fellfreunde, da ruft jemand an. Oh, hallo, Herr Lokführer. Ryder, meine Holzladung brennt und ich kann leider den Zug nicht anhalten. Wir werden Ihnen helfen. Sekunde, ich habe noch einen Anruf. Ryder, die Henrietta-Statue kippt bald um und meine Tulpen lassen die Köpfe hängen. Wir kommen sofort. Bleiben Sie dran. Ich habe noch einen Anruf. Ryder, der Asphalt ist weich und mein Büchermobil steckt fest. Keine Sorge, wir werden die brenzligen Probleme beheben, aber wir brauchen die gesamte Feuerwehrausrüstung, um alles abzukühlen. Kein Tag zu heiß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, wir haben einen ultimativen Einsatz. Ryder braucht uns! Die Fellfreunde flitzten zur Einsatzzentrale hinüber. Doch Marshall stolperte über das Planschbecken, das mit ihm in den gläsernen Fahrstuhl rollte. Immerhin sind wir jetzt alle im Planschbecken. Und sind schön trocken geblieben. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und brachte sie hinauf ins oberste Stockwerk. Als sie dort ankam, steckten alle in ihren Einsatzanzügen. In ganz besonderen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Als Feuerwehrhunde. Fellfreunde, es gibt Probleme in der ganzen Stadt. Ein Wagen voller qualmender Baumstämme, eine umgekippte Statue, verwelkte Blumen und klebrige Straßen in der ganzen Abenteuerbucht. Naja, es ist ziemlich heiß da draußen, aber ist wirklich die Hitze schuld an all den Problemen? Ich bin mir nicht sicher, aber wir brauchen den Einsatz aller Fellfreunde, um diese Probleme zu beheben. Deshalb ist das hier ein ultimativer Feuerwehreinsatz. Marshall? Du bist der Experte für die Abkühlung brenzliger Situationen. Also musst du alle anleiten und ihnen zeigen, was zu tun ist. Der ultimative Marshall macht's. Wir sind dabei. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder, der ebenfalls in einem Feuerwehranzug steckte, rutschte hinunter zu seinem Spezialquad. Während Marshall sein ultimatives Feuerwehrauto startklar machte. Es hatte mehrere Düsen, dicke Schläuche, eine besonders hohe Leiter mit Führerhaus, ein kleines Wasserdüsenauto und alle Fellfreunde hatten darin Platz. Alles klar! Im Nu saßen die Hunde auf ihren Plätzen und dann sausten sie los. Als erstes ging es in die Nähe des Bahnhofes. Na gut, dann löschen wir mal diese qualmenden Baumstämme. Aber zuerst müssen wir den Zug anhalten. Guter Plan, Marshall. Rubble, schnapp dir den Zug mit dem Seitengreifer. Dann stoppen wir ihn, indem wir abbremsen. Ich hab noch niemals einen Zug gefangen. Cool! Rubble lenkte den Supergreifer zu dem Zug hinüber und hakte ihn am Dach fest. Okay, bremsen! Der Zug kam tatsächlich zum Stehen. Und jetzt Wassermarsch! Wuh! Wasserdüsenauto! Das kleine Auto wurde ausgeklinkt. Rocky sprang hinein und hielt die Düsen genau auf die Baumstämme, die schnell aufhörten zu qualmen. Das war klasse, Paw Patrol! Kein Problem! Gern geschehen! Schon waren sie wieder unterwegs. Zum Rathaus. Chase, gieß die Blumen dort. Rocky, kühl du die Statue ab. Kaum hatten die Blumen Wasser bekommen, richteten sie sich wieder auf. Und auch der Fuß der Henrietta-Statue hörte auf zu glühen. Die Statue ist jetzt abgekühlt. Gut gemacht. So, Rubble, richte sie wieder auf. Rubble ist der ultimative Retter. Vorsichtig schob Rubble die Statue mit Hilfe des Supergreifers wieder an ihren Platz. Oh, danke schön, Paw Patrol. Gern geschehen. Das Büchermobil steckte immer noch fest, als die Paw Patrol angefahren kam und sofort damit begann, den flüssigen Teer abzukühlen. Alles klar, dann bringen wir dieses Büchermobil wieder auf festen Boden. Ryder und Marshall befestigten einen Haken an dem Wagen. Marshall sprang zurück ins Feuerwehrauto und legte den Rückwärtsgang ein. So, Frau Fröhlich, jetzt haben Sie wieder freie Fahrt. Oh, danke schön, Paw Patrol. Wie ist denn der Asphalt bloß geschmolzen? Das wissen wir noch nicht. Es ist zwar heiß heute, aber so heiß auch wieder nicht. Captain Tollpatsch und François hatten mittlerweile die Serpentinenstraße mit den vielen engen Kurven erreicht. Oh, Vorsicht, Cousin. Von diesem Schlingerkuss wird mir noch ganz schlecht. Entschuldige, diese Serpentinenstraße ist super steil. Und voller Steine. Als der Anhänger mit der Linse darüber fuhr, löste er sich unbemerkt vom Auto. Achte du auf die Straße. Ich überwache die... Ah, die Linse. Sie rollte weg. Ah. Ach du alter Anhänger, die Linse kullert unkontrolliert durch die Gegend. Und blieb nun genau auf einem Zebrastreifen stehen. Sofort richtete sich der Hitzestrahl auf den Wasserturm der Abenteuerbucht. Doch die Paw Patrol war nicht weit entfernt und Zuma füllte gerade die Tränke der Vögel mit frischem Wasser. Bitte schön, kleine Vögelchen. Was ist das für ein Geräusch? Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann es rausfinden. Hochfahren! Die große Feuerwehrleiter fuhr in die Höhe. Siehst du etwas Ungewöhnliches? Ja, ich sehe Dampf, der aus dem Wasserturm kommt. Ich glaube, der Turm geht gleich in die Luft. Oh, der versorgt die ganze Abenteuerbucht mit Wasser. Eine Hitzewelle ist ein schlechter Zeitpunkt für Wasserknappheit. Wir müssen schnell dorthin. Nichts wie los, Feuerwehrhunde. Blitzschnell fuhren sie die Leiter wieder ein und rasten zum Wasserturm. Wow, der dampft aber wirklich. Aber wodurch wird er so aufgeheizt? Doch das wurde ihnen schnell klar. Eine Art Hitzestrahl. Seht mal, wie er den Wasserturm aufheizt. Sofort griff Ryder nach seinem Fernglas und suchte die Gegend ab. Da drüben ist eine große Glaslinse. Sie verwandelt normales Sonnenlicht in einen Hitzestrahl. Sky, hinten im Feuerwehrauto ist eine feuerfeste Plane. Kannst du die Linse damit abdecken? Geht klar. Ja, ich bin der Feuerwehrflughund. Wuff, wuff, Flügel! Im Nu war Sky in der Luft und schnappte sich die Plane. Sehr gut, jetzt wirf sie über die Linse, damit die Sonne nicht mehr hindurchscheinen kann. Und tschüss, Strahl! Sky ließ die Plane genau in dem Moment fallen, als auch François und Captain Tollpatsch den Anhänger mit der Linse erreichten. Ah, endlich! Unsere Linse kullert nicht mehr kreuz und quer. Horatio, sag mal, braucht man bei diesem Wetter Regenplanen? In diesem Fall schon. Marshall, wir haben den Strahl gestoppt, aber der Turm ist immer noch heiß und dampft. Wie ein Teekessel. Wir müssen uns beeilen, bevor er platzt. Zuma, Chase, kühlt den Turm mit den Schläuchen ab. Geht klar. Wasserdüsenauto. Los geht's. Dieses Mal sprang Zuma hinter das Steuer und Chase machte die große Wasserdüse einsatzbereit. Okay, Wassermarsch aus allen Schläuchen. Schon prasselte das Wasser von allen Seiten auf den Wasserturm ein. Rocky, komm mit mir. Wir müssen den Dampf aus dem Turm ablassen. Hochfahren! Wieder wurde die Leiter ausgefahren. Rocky, öffne die Luke mit deinem Greifer. Greifer! Wenige Augenblicke später war die Luke offen und der Dampf konnte entweichen. Das hast du gut gemacht, Marshall. Du hast es geschafft, Marshall. Der Hitzestrahl war gestoppt. Und gemeinsam mit François, Captain Tollpatsch und Bürgermeisterin Gutherz brachten die Fellfreunde die Glaslinse hinüber auf die Robbeninsel und befestigten sie in der Lampe des Leuchtturms. Toll, wie schön. Super, ein echt exzellenter Erfolg. Und entschuldigt, dass ich so ein Chaos angerichtet habe. Ja, ich entschuldige mich auch für das Chaos, das mein lieber Cousin verursacht hat. Ich allein? Vielen Dank, Paw Patrol. Und vor allem dir, Marshall, dass ihr unsere Stadt gerettet habt. Gern geschehen, Frau Bürgermeisterin. Wenn die Hitze wieder mal zu Kopf steigt, ein Anruf reicht.